Schiffe und Schifffahrt von morgen. Schiffe verbinden die Kontinente. La tecnología revolucionó la navegación. Barcos rápidos, puertos rápidos. Los flujos de mercancía desbordan sus bancos. Siempre más grande, más rápido y más barato. Un barco no es solo un barco. La velocidad es clave. Del motor diésel al reactor nuclear. El agua profunda se está volviendo escasa. El capitán y sus ordenadores se envía desde el kit. Innovaciones por encima y por debajo del agua. Poco convencional en el mar. Es más rápido bajo el agua. Dos se vuelven uno. Naves en alas. Naves sobre cojines de aire. Las cosas convencionales también tendrán demanda en el futuro. Marinería en transición. Carreteras elevadas y estaciones de tráfico marítimo mundial. Hombre en la navegación del mañana. La navegación del futuro. Línea de montaje de transporte a través de los océanos, universales y rápidos. Es más fácil con los más ligeros. 5.000 contenedores en un barco. Las supernaves requieren superpuertos. La bodega de carga está estacionada. La rotación debe ser constante. La multitud lo hace. El autostock continuará en el futuro. Barcos sin puertos. Camión articulado en el mar. Puentes a través de los mares. El aire del mar es saludable. Hallo, mein Name ist Jui. Ich spreche in die Zukunft. Ich hoffe, das Wasser ist sauberer als bei uns, denn im Wasser leben auch Lebewesen und es tut den Menschen ja auch nicht gut. Passt bitte auf die Umwelt auf, denn wir leben in unserem eigenen Dreck. Ich hoffe, das ändert sich. Am 9.05.2022. Hallo, ich bin Paul Marquardt, ich bin 11 Jahre alt und ich habe eine Nachricht an die Zukunft. Vermeidet Kriege, Armut, Umweltverschmutzung, Pandemien und für weitere Dinge, damit es euch nicht so geht wie uns. Leon Ritter, 9.05.2022. Rettet die Welt, keinen Abfall mehr. Mein Name ist Stefan Gräfer. Ich komme aus der ehemaligen DDR. Das war, Deutschland war ja zweigeteilt gewesen bis 1990, bis 1989, bis zur Friedlichen Revolution. Und ich habe auf diesem Schiff von 1976 bis 1978 gearbeitet als Matrose. Ich habe als Decksmann angefangen, habe dann eine Matrosenprüfung gemacht und bin auf diesem Schiff hier 2 Jahre lang gefahren als Matrose, bevor ich dann auf die anderen Schiffe weiter. Ja, ich bin verheiratet, ich bin jetzt, habe einen Sohn, der ist mittlerweile 44. Als die DDR verlassen über Ungarn und Österreich, wir sind geflohen, mit, weil die Zustände für mich in der DDR eben nicht mehr tragbar waren, sage ich. Das politische System, das hat mir nicht mehr gefallen und diese ganze, ja, eben allgemein die Lage in mit diesen sozialistischen und da haben wir uns entschlossen, die DDR zu verlassen. Da das über die innerdeutsche Grenze schwierig war, wegen den Minen und diesen ganzen Grenzanlagen, da haben wir dann gewartet, wo die Situation politisch in Ungarn sich entspannt hatte, damals mit dem Außenminister Horn. Und Dann haben wir uns entschlossen, auch die DDR zu verlassen. Wir sind dann über CSSR, Ungarn, Österreich in die BRD eingereist nach Passau. Dann habe ich da sehr schnell eigentlich in Westdeutschland, damals hieß das ja noch Westdeutschland, Bundesrepublik Deutschland, sehr schnell Arbeit gefunden. Meine Frau auch, die ist jetzt in einem großen Hospital in Geldern als Operationsschwester. Und ich war da bis zu meiner Pension in Containerdienst tätig. Ich habe gefahren Container aus dem Überseehafen Rotterdam, eigentlich dann ins ganze Bundesgebiet, nach Duisburg, nach überall hin. Und ich bin jetzt seit 3 Jahren in Pension. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Durch Zufall irgendwie haben wir mal hier gesehen, weil wir mal in Urlaub waren, dass das Schiff, wo ich mal hier gearbeitet habe, hier lag. Und da habe ich gesagt, wenn das mal die Gelegenheit sich ergeben würde, würde ich gerne mal auf diesem Schiff hier. Da haben wir dann mal angerufen und gefragt, ob das möglich ist, hier zu übernachten eine Woche. Das war dann auch okay gewesen. Ja, und jetzt sind wir ja schon eine Woche da. Natürlich kommen dann so viele alte Erinnerungen von der Seefahrt wieder hoch. Und das ist schön, dass das ermöglicht wurde, dass man eben hier nochmal Urlaub machen kann. Ja, das war eigentlich so jetzt erstmal kurz zu meiner Person. Also wir sind, ich bin, wie im Seefahrtsbuch schon vorhin gezeigt habe, ich bin, glaube ich, 1976 bin ich hier auf dieses Schiff gekommen, wie gesagt, als Decksmann. Ne? Und dann ist man ja zuständig hier für alles, für alle Arbeiten, die eigentlich hier so anfallen. Meistens heißt das Farbe streichen und so. Aber man wird eingeteilt, entweder hat man Deckswache hier, dann arbeitet man den ganzen Tag an Deck. Alles, was anfällt, Ladelugen klar machen oder... Und wenn man Seewache hat, ist man da oben auf der Brücke. Dann hat man immer 4 Stunden Wache. 4 Stunden Wache, dann 8 Stunden frei und wieder 4 Stunden Wache. Es gibt eine Wache, die geht von 0 Uhr bis früh um 4 und dann nochmal von mittags um 12 bis nachmittags 16 Uhr. Und die anderen Wachen, die schließen sich dann immer so an. Das ist auf See, hat man immer diese 4 Stunden Rhythmus Wache. Und dann ist man meiste Zeit, wenn man Wache hat, da oben und hat, muss mit dem Fernglas gucken. Irgendwelche Gegenverkehr am Radargerät, man muss das Schiff steuern, wenn Revierfahrt ist. Zum Beispiel, wenn man hier aus dem Hafen rausfährt, steuert man das Schiff mit der Hand. Bevor der Autopilot draußen eingeschaltet wird, wird das Schiff rausgesteuert. Da kommt ja Lotse an Bord, da nimmt das Schiff mit. Ja, wir waren damals auch immer mit 2 Personen in so einer Kammer sagt man auf dem Schiff, ne? 2 Personen. Wie gesagt, das Schiff hatte damals 24 Leute Besatzung, 24 Personen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele Matrosen davon waren. Das war ein Koch, ein Hilfskoch, Stewardess gewesen, Kapitän, erster Meister, Chief, Ingenieur. Matrosen waren wir, ich weiß gar nicht, 8 Mann oder kann ich jetzt gar nicht mehr so genau. Das ist schon zu lange her, weiß ich nicht mehr. Und unsere Reiseroute war eigentlich immer aus Rostock raus ins Baltikum. Der erste Hafen war meistens immer Riga. Riga haben wir geholt, meistens Papier und Zellulose aus Riga. Und das wurde hier nach Rostock gefahren, aber auch nach Schweden oder Finnland. Und in Schweden haben wir dann wieder zugeladen Düngemittel oder Schüttgut, Weizen oder irgend, weiß ich, alles mögliche an Schüttgut, aber meistens waren das Düngemittel. Von Finnland haben wir geholt Holz, das ging nach England, Schottland und so weiter. Dann haben wir Eisen geholt, das war auch hier in Baltikum, in Ventspils und Klaipeda. Da wurden Eisenplatten geladen, die haben wir auch hier in Rostock ausgeladen. Das war so die meiste Fracht, die wir gefahren hatten. Also das war vorwiegend Holz, Eisen, Papier und Düngemittel. So. Und die Route, das war eigentlich immer zuerst Baltikum und manchmal auf der Rückreise, wenn wir Holz hatten und so weiter. Dann ging es durch den Nordostseekanal. Das war immer schön für uns Seeleute. Dann hat man viel gesehen im Nordostseekanal. Da kamen die Schleusen so in Brunsbüttel und in Kiel. Das war eben aufregend, ne? Weil wir wären ja normal als DDR-Bürger. Konnte man nicht reisen. Das war auch der Grund, warum ich eigentlich mich bei der Seefahrt beworben hatte. Der Grund war, die Welt zu sehen, etwas zu sehen, wir durften die DDR nicht verlassen. Ne? Nur in sozialistische Länder, Wir durften vielleicht mal nach Polen oder nach GSSR, aber nach in die westlichen Länder hätten die uns nicht gelassen. Ne? Und wie gesagt, da war aber die Voraussetzung, dass man keine Verwandten hatte im Westen, weder Oma noch Opa noch sonst wen. Man musste politisch klar sein, weil man wurde immer von der Staatssicherheit. Das ging schon los, wenn man sich beworben hatte auf so ein Schiff hier, also bei der Reederei, nicht auf dem Schiff. Da wurde man erstmal von der Staatssicherheit überprüft, ob man überhaupt tragbar ist dafür, dass man so reisen darf. Ne? Als Reisekader hieß das, genau, Reisekader. Ob man das darf. Und wenn die dann ihre ganzen Prüfungen abgeschlossen hatten, dann wurde man gesundheitlich getestet, dann wurde man Seetauglichkeit und dann durfte man dann fahren. Aber wie gesagt, es war unbedingt Voraussetzung, dass man keine, politisch musste man korrekt sein. Ne? Also, und ja, dann stand da eigentlich nicht mal im Weg. Und ich hatte keine Verwandten irgendwie oder im Westen, ne, hatte ich mich beworben. Ja, und da bin ich dann hier, wie gesagt, da war eine schöne Zeit. Eigentlich war das die schönste Zeit meines Lebens. Und das kapitalistische Ausland hatte keine Angst, dass ihr Industriespionage betreibt oder irgendwie, dass da irgendwie was, weil das war ja damals Kalter Krieg und auch so ein bisschen grenzwertig. Ne? Das glaube ich nicht. Das hatten die nie. Also das, Angst hatten die vielleicht, der Einzigen waren, die Angst hatten, dass die Seeleute nicht abhauen, wenn wir irgendwo da, es waren ja, ich möchte mal sagen, auf jedem Schiff waren immer welche von der Staatssicherheit mit. Aber auf alle Fälle, die dafür gearbeitet haben, die Informationen geliefert haben, die Angaben machen konnten über die jeweiligen Personen. Und wenn man sich nicht korrekt verhalten hat, dann war man sowieso weg vom Fenster. Da war das Seefahrtsbuch weg. Wenn man jetzt irgendwie politisch nicht, man hat eine Äußerung gemacht über unseren Staat oder über was, da war die Seefahrt beendet. Ja. Dazu eine Frage. Ich meine, ist keiner von euch auf die Idee gekommen, wenn ihr jetzt zum Beispiel in Finnland wart? Ich meine, das war ja eigentlich die Chance für euch. Jetzt bin ich ja mal in Helsinki, jetzt packe ich meine Sachen und hau einfach ab. Also seid ihr nie auf die Idee gekommen, das einfach mal durchzuziehen? Doch, da waren, das muss ich dazu sagen, also es gab ja Fluchten, jede Menge. Aber da brauchte man nicht nach Finnland, da brauchte man nur hier raus, nach Kiel und dann in der Schleuse und da sind die abgegangen. Gleich meine erste Reise, da ist der Koch weg, war er. An Land gegangen und war der Koch weg, brauchte man einen neuen Koch. Nee, war nicht mit dem Schiff, war ein anderes Schiff gewesen. Ich kam ja erst später hier drauf, da war ich. Und das kam schon öfters vor. Ne? Und deswegen wurden ja die Leute so überprüft vorher. Ob die politisch, aber abgehauen sind da schon welche. Ne? Also der Koch ist in die Schleuse reingesprungen oder was? Nee, in der Schleuse liegt man ja fest. Da muss ja warten, bis das Wasser hoch oder runter geht. Ne? Und dann ist man mit einer Gangway verbunden. Da wird ja auch, kriegt man meistens noch Proviant oder so, wird da hochgefahren und dann war der weg. Ne? Oder man braucht, man kann einfach viele Sachen auch, durftet ihr überhaupt raus, wenn wir zum Beispiel in Hamburg waren oder Kiel? Ja, euch haben sie doch da eingeschlossen, das ist großer Quatsch, das haben die nicht gemacht. Ne? Erst einmal konnten wir sowieso mit uns ein bisschen Geld, wir haben ja im Monat nur als Matrosen 110 Mark Westgeld gekriegt, Devisen, im Monat. Ne? Ja, da willst du denn da groß, da konntest du keine großen Sprünge machen. Ne? Also da haben wir uns meistens so Sachen gekauft, die es in der DDR nicht gab, Schallplatten, Levi's Jeans, Sachen eben, was es nicht gab. Ne? Die meiste war eben Schallplatten und so. Sachen, die modern waren, aber die es bei uns nicht gab. Aber so dieses, jetzt will ich sagen, warum, ich kann jetzt nur von mir sprechen, warum ich jetzt nicht auf diese Idee gekommen werde, abzuhauen. Das ist ganz einfach erklärt, weil ich in dem Moment, wo ich auf diesem Schiff war, da warst du in der DDR eine Ausnahme. Dann kamst du nach Hause und alles hat, oh, erzähle mal, ne? Du hattest Westsachen, ich habe ja damals noch geraucht, da hattest du eine Schachtel Marlboro oder du konntest, ja gut, damals habe ich auch noch keine, meine Frau noch nicht, die habe ich auch später kennengelernt. Aber wenn du dann so, und alle wollten wissen, wie das so ist, ne? Da hast du erzählt von diesem Land und das war als wie, man muss sich vorstellen, wie exotisch für die Leute, ne? Die hatten zum Beispiel in Lehm noch nie eine Palme gesehen, eine echte Palme oder irgendwas, ne? Und dann hat man dann erzählt von fremden Ländern, die kamen ja nicht immer bis nach Westdeutschland, ne? Und dann erzählst du da von Kuba oder von weiß ich was, die waren völlig, was sollte ich da abhauen? Mir ging das gut, ne? Ich habe die meiste Zeit ja sowieso auf dem Schiff verbracht, durchgehend immer, dann bist du in Urlaub gefahren, da ging es mir gut und was ich noch sagen musste, vielleicht, wenn man abgehauen wäre, ich habe ja noch Geschwister, zwei Geschwister und meine Eltern haben damals noch gelebt, die hätten die natürlich dann die Staatssicherheit arg bearbeitet, ne? Und das wollte ich auch nicht. Der Gedanke, wenn ich das mal so sagen darf, wo ich meine Frau habe kennengelernt. Und dann bin ich, glaube ich, noch, wie lange? 3 Jahre sind wir noch gefahren. Ich habe die nämlich noch mal mitgenommen, eine Reise. Das durfte man. Aber man musste ein kleines Kind haben. Das war da die Voraussetzung, wenn die Ehefrau mitfahren durfte. Die wollten nämlich das Kind als Pfand haben zu Hause. Das wurde natürlich nicht so gesagt, aber das war der Grund. Das Kind musste bei der Oma bleiben, solange wie die Frau mitgefahren ist. Sonst, wenn man kein Kind gehabt hätte, durfte die Frau nicht mitfahren. Ja, und unser Sohn, der wurde geboren, da war ich aber gar nicht da. Da waren wir in Marokko gewesen, in der Straße von Ceuta. Ja, und nachher kam das ja so, da muss man sich entscheiden, will man eine Laufbahn als Nautiker machen, was ich so gerne gemacht hätte, ja, nautischer Offizier. Dann fährt man studiert natürlich nicht, um danach aufzuhören, dann will man ja, ne? Aber das war dann mit der Familie. Ich habe meinen Sohn, den habe ich nicht gesehen, wo der geboren worden ist, den habe ich 2-mal im Jahr gesehen vielleicht, ne? Dann, ja, und da habe ich dann 1981 habe ich aufgehört mit der Seefahrt. Und dann habe ich euch erzählt, dann war ich dann 81 bis 89 war ich in meinem Beruf wieder tätig, in der DDR da, als Maschinist. Und 89 haben wir ja dann auf illegalen Weg das verlassen, die DDR. Ne? Und ja, so war das erstmal gewesen. Du hast uns vorhin so Bilder auch gezeigt vom Eismeer und so, ja, weiter. Ich meine, du hast jetzt gesagt, hauptsächlich seid ihr also jetzt nochmal auf die Lickerdele. Also ja. Hieß die damals noch Kondor? Kondor. Sie hieß noch Kondor? Ja, das war die Kondor gewesen. Und auf das Eis bezieht sich in finnischen Meerbusen. Der ist dann zugefroren im Winter, ne? Und da hat man so Eisfahrt, was im Sommer natürlich kein Problem ist. Da sind die Häfen eisfrei. Riga, Ventspils, Klaipeda, Murmansk, Archangels. Aber im Winter ist das natürlich ein Problem. Da liegt man in den Häfen und dann werden immer gewartet, bis so, sag ich mal, ein Konvoi, je nachdem wie viele Schiffe, 4, 5 Schiffe. Wenn die auslaufen, dann wird ein Eisbrecher bestellt. Der fährt dann vorn weg, macht die Eisrinne frei und die Schiffe fahren alle in der Eisrinne hinterher. Das dauert natürlich die doppelte Zeit wie im Sommer, weil der muss ja immer aus die Rinne freibrechen. Und ab und zu passiert es, dass ein Schiff sich versteuert. Das bleibt dann im Eis hängen. Dann muss der Eisbrecher wieder zurückfahren, das Schiff freibrechen. Das ist sehr aufwendig. Ne? Und das ist kalt und unglaublich, was da für Temperaturen. Ne? Das sind manchmal minus 30 Grad oder so. Das ist schon, kriegt man so dicke Mäntel an, wenn man vorne Wache steht. Da sind Scheinwerfer an, damit man die Eisrinne ausleuchten kann in der Nacht, ne, wo man dann lang fährt. Das ist sehr interessant gewesen. Und das ist das Eis gewesen, wo die Bilder gemacht wurden. Ne. Und dann kann man auch immer schlecht schlafen. Dann tun Tag und Nacht die Eisschollen an den Bug lang kratzen. So, ne. Und wenn man dann schlafen tut, dann ist es immer das Geräusch. Das ist ganz merkwürdig. Ne, so. Aber natürlich ist das auch schön, wenn man dann oben Seewache hat und guckt, das ist so weit das Auge reicht. Nur weiß. Also ohne Sonnenbrille kann man da eigentlich gar nicht gucken. Ne. Das ist auch eine Erfahrung, was muss man auch mal, ne? Ja, und dann gibt es natürlich so die Spielchen, genau wie Äquatortaufe, gibt es auch Polartaufe, ne? Wenn man den Polarkreis überfährt, da wird dann auch so gemacht wie, ja, so Spielchen eben, ne? So weiß ich was, da kriegt man einen Taufschein, dass man über den Polarkreis gefahren ist und sowas wurde dann ja auch gemacht, ein bisschen zur Aufheiterung der Besatzung, ne? Ja. Aber da hast du wahrscheinlich auch das erste Mal da oben dann so Polarlichter gesehen und ja, sowas, oder? Ja, das siehst du. Hatten wir ja nie, gab es ja bei uns nicht. Ne? Auch so mit dem Eis gab es ja auch nicht. Ne? Hätten wir ja nicht so gesehen. Vor allen Dingen schon gar nicht auf See. Wir durften ja nicht immer raus. Wir durften ja nicht immer, wenn wir zum Beispiel in Urlaub waren in Warnemünde, dann kriegte man als Tourist einen Tagesschein und der berechtigte dich zum Aufenthalt in Küstennähe nach 18 Uhr. Da durftest du 18 Uhr, kamen dann praktisch die Soldaten von Küstenwachschutz, haben gesagt, zeigen Sie bitte mal Ihre Papiere, weil ja von hier ist nicht weit bis Dänemark. Ne? Und da sind ja viele Leute dann in der Nacht abgehauen mit Kanus, Luftmatratzen und so weiter. Deswegen waren auch Luftmatratzen und Gummitiere verboten am Strand. Also da konntest du nicht mit so einer Luftmatratze, da kamen sofort welche vom Küstenschutz und haben gesagt, so geht das nicht. Also das ist nicht, ja, so war es gewesen. Ja. Das war ja auch schon wieder für die Staatssicherheit so eine Hilfe, ne? Weil die hatten uns ja dann registriert. Wenn jemand weg gewesen wäre, da hätten die ja genau gewusst, wer das ist, ne? Weil wir ja registriert waren auf diesen Ausweisen als Touristen. Ne? Das war alles, die Stasi hat komplett überwacht. Man sieht ja noch wo waren wir gestern? in Kühlungsborn. Ja, da ist noch so ein alter Wachturm. Da kann man noch sehen, wie die das alles überwacht hatten in der Nacht. Und mit den Schiffen lagen ja von Küstenschutz auch dann so draußen. Wie an eine Kette gereiht lagen die ganzen Küstenschutzschiffe. Die haben eben nur aufgepasst, dass irgendwer jemand abhaut. Ne? Ein paar haben das ja tatsächlich auch geschafft. Ne? Mit so Surfbrettern selbst gebaut und sind die nach Dänemark rüber. Der eine ist, glaube ich, mal getaucht. Einer war. Da muss ich noch was, da fällt mir noch eine gute Geschichte ein. Wenn wir zum Beispiel von Rostock hier ausgelaufen sind und das ging gleich ins kapitalistische Ausland, also nicht erst nach, sage ich mal, ins Baltikum, sondern gleich nach Kiel, sagen wir nur mal nach Kiel, ne? War Kiel der erste Hafen. Dann haben die eine Stunde vor Auslaufen, kam so einer von der Marine, da hat er so Wachhäuschen, wurde an die Gangway gestellt, da konnte schon mal keiner mehr hoch und runter. Und dann kam der Zoll. Die waren natürlich auch vom Staatssicherheit und Zoll. Da hieß immer, da wurde dann die Papiere alles, wie auf dem Flughafen, alles korrekt noch. Aber in Wirklichkeit haben die gesucht, ob sich Leute auf dem Schiff versteckt hatten, die eben illegal abhauen wollten. Die haben alles abgeschraubt. Die haben die Deckenverkleidung abgeschraubt. Die haben den Maschinenraum durchsucht. Die hatten Hunde mit. Die hatten, also das war unglaublich. Ne? Nur um sicherzustellen, dass da sich keiner versteckt irgendwo, dass der mit rauskommt ins kapitalistische Ausland. Und wenn wir irgendwo im kapitalistischen Ausland lagen, oder auch meinetwegen in sozialistischen kam das nicht vor, die haben uns dann schon sortiert vorher. Aber im kapitalistischen Ausland, da konnte es ja vorkommen, dass der Hafen voll ist. Und dann liegen ja zwei Schiffe im Päckchen, nennt man das, die liegen dann nebeneinander. Ne? Wenn man also jetzt auf dieses Schiff will, muss man erst über das andere und kommt. Und wenn dieses Schiff ein kapitalistisches Schiff war, dann war uns verboten, mit denen zu sprechen. Also wenn das jetzt zum Beispiel BRD-Leute waren, ne? Oder Engländer oder was, wir durften mit denen keinen Kontakt aufnehmen. Wir durften zum Beispiel, wenn die gesagt haben, kommt heute Abend mal rüber, trinken wir ein Bier, durften wir nicht machen. Haben wir aber trotzdem gemacht, muss ich sagen, weil... Das war eben einfach so. Alles hat man sich ja auch nicht verbieten lassen. Ne? Das war, weiß ich nicht, das war eben international. Man hat sich ja auch an Land getroffen. Ne? Wenn man da irgendwo in der Kneipe war oder in einer Bar oder was, dann hat man ja auch die Leute kennengelernt. Ne? Also klar, wir wurden eben ständig überwacht, aber das konnten die eben auch nicht unterbinden. Ne? Und man hat ja auch gewusst, wer dann auf dem Schiff, das wusstest du genau, wer da von der Staatssicherheit ist. Ne? Und so, da hat man sich ein bisschen vorgesehen. Aber so, das wurde schon gerne, da wurde... Natürlich haben wir zusammen gefeiert. Und dann hat das noch mal ein halbes Jahr gedauert irgendwie. Da wurde noch mal die Stasi, hat dann noch mal alles durchgeguckt. Ne? Und ich habe auch übrigens nach der Wende, also nach dem Zusammenbruch der DDR, habe ich meine Staatssicherheitsakten mal angefordert. Ne? Und tatsächlich haben die auch ein bisschen was zusammengetragen. Aber ich bin der Meinung, das war nicht alles. Die haben ja viele Akten verbrannt und vernichtet. Ne? Unter anderem hatten diese Mitarbeiter von der Staatssicherheit, die hatten ja immer entweder so Tarnnamen oder Nummern. Ne? Und da steht zum Beispiel eins, ist, da steht drin, 15.20 Uhr Rostock am Hafen und den Stasi-Mann seine Nummer da. Weiß ich, weil sie mich da überprüft haben, wie ich raus und reingegangen bin oder was weiß ich. Vielleicht hatte ich da eine besonders dicke Reisetasche, weiß ich ja nicht. Ne? Und die Briefe, die ich meiner Frau geschrieben habe, die wurden auch alle aufgemacht. Immer. Die haben jeden Brief gelesen, alles. Also ich habe jetzt praktisch nach 46 Jahren meine eigenen Briefe noch mal lesen, die mir so in der Stasi-Akte da waren. Ne? Das haben wir zugeschickt gekriegt. Aber ich bin der Meinung, da waren noch viel, viel mehr. Die haben ja so richtige Bücher auf dem zweiten Schiff, also Bücher, so angelegte Akte über einen, ne, haben die dann auf dem zweiten Schiff, wo ich gefahren bin, auf der MS Brocken, da war dann der Steward, der war bei der Staatssicherheit. Das haben wir auch alle gewusst. Ne? Und wenn wir dann in Nachhinein mal so Schiffstreffen hatten, da ist der immer nicht mitgekommen. Ne? So ein Blödsinn. Das hat erst mal jeder gewusst, dass der für die arbeitete. Und das waren eben die Zeiten, waren so. Ne? Der hat mir nichts getan. Aber er hat immer Beklemmung, der traut sich da nicht so hin. Der hat vielleicht Angst, dass da noch irgendwelche Wut auf den haben, oder sag ich mal so. Ne? Aber so war das gewesen mit denen. Die haben uns immer im Blick gehabt. Jeder war immer registriert. Genau, was du machtest, wurde angelegt, wie du dich verhältst. War wie ein Lebenslauf. So haben die das. Und alles haben wir nicht, aber ein paar Akten habe ich zugeschickt bekommen. Ja. Wie findest du, hat sich Rostock in dem Sinn, du kennst ja Rostock jetzt aus mehreren Phasen auch deines Lebens oder auch aus politischen Phasen, wie hat sich denn Rostock für dich so von der DDR-Zeit bis heute denn entwickelt? Also wie denkst du drüber oder was kannst du drüber sagen, negativ? Also oder? Da würde ich sagen, ja, dass jetzt Rostock, also das erste Mal internationaler geworden, ganz klar. Ne? Also nicht nur europäisch, sondern auch international. Das war ja mehr oder weniger doch, sage ich mal, viel für jetzt die baltischen Länder und so. Da war damals hier viel, viel mehr. Heute hat sich das ja auf die Fähren und Fährbetrieb mehr konzentriert und in letzter Zeit auch hier die Passenger-Dampfer, ne, die Passagierschiffe. Aber mit den Fährverbindungen, damals gab es ja nur die nach Schweden, das war die Reichsbahnfähre, Deutsche Reichsbahn ist die, glaube ich, so von wurde betrieben. Und jetzt, man erkennt vieles gar nicht wieder. Wir haben gestern eine Hafenrundfahrt gemacht, da muss man immer so, ob man das noch wieder erkennt. Ne? Und für mich jetzt den Vergleich, also damals waren wesentlich mehr Schiffe hier. Alleine schon durch die ganzen Schiffe, die vom Baltikum kamen. Ne? Von den russischen Schiffen, da kamen, es war unheimlich viel, was die, ich weiß gar nicht, was die alles hier gebracht haben, aber da war das ganze Hafenbecken, die waren immer, immer voll gewesen. Und jetzt im Vergleich hat das ein bisschen, ja gut, man muss ja jetzt auch sehen, die Häfen, da ist Hamburg, da ist Bremen, Cuxhaven und natürlich Rostock für die Ostsee. Aber ich denke schon, dass das ein bedeutender, dass das vor allen Dingen eben die Fährverbindung, ne? Und auch in die Zukunft würde ich denken, jetzt hier die Investition allein schon mit Gas, und hat uns gestern der, wo wir die Hafenrundfahrt gemacht haben, das ist eigentlich ein guter Ausgangspunkt für die Zukunft, die sind gut gewappnet, hier gut aufgestellt. Und da denke ich doch, dass der Hafen weitläufig eine Zukunft hat. Gut, ich bin jetzt kein Experte, ich kann das nicht so beurteilen, aber von mir aus gesehen würde ich sagen, das ist schon, also der Hafen hat sich gut entwickelt. Ich war vor 10 Jahren mal da oder auch kurz nach der Wende, da sah das ganz schlimm aus eigentlich. Ne? Da waren kaum Schiffe hier gewesen und ja gut, das war eben nach der Wende, ne? Das hat sich alles. Aber jetzt, wenn ich das so sehe, bin ich allein auch schon so mit dem ganzen Tourismus und also da hat sich etliches getan in Warnemünde. Und der Hafen, ich sehe also für den Hafen vielleicht das größte Potenzial sehe ich nach wie vor in die Fähren. Die Fähren, das wird, ja, das, und da wird auch die Zukunft wohl des Hafens liegen. Ist meines Erachtens nach so. Jetzt frage ich aber trotzdem nochmal speziell, was denkst du, wie wird Rostock in 100 Jahren ausschauen? Also wie würdest du dir Rostock in 100 Jahren dann so vorstellen als Vision? Das ist eine gute Frage. In 100 Jahren, da würde ich mir als Vision erstmal vorstellen, dass alles friedlich bleibt, dass kein Krieg kommt, dass die Menschen friedlich zusammenleben und dass das Wissen, dass das Geld, was jetzt noch so viel fürs Militär und ausgegeben wird, dass das für eine friedliche Zukunft genutzt wird. Für Investitionen, die der zukünftigen Menschheit und den zukünftigen Generationen zu nutzen kommen. Das wäre mein größter Wunsch. Und was wünschst du dir allgemein für die Menschheit, jetzt wenn wir schon bei der Menschheit sind? Also unabhängig jetzt von Rostock, was hast du für eine Message an die Menschheit, wenn wir jetzt in 100 Jahren die Box öffnen? Was wünschst du dir für die Menschheit da würde ich mir in 100 Jahren wünschen? In 100 Jahren, dass die Völker friedlicher zusammenleben, dass untereinander nicht mehr so dieser ganze Streit ist, dass vielleicht, ja 100 Jahre ist eine lange Zeit, dass die Völker sich vielleicht näher gerückt sind und verstehen, dass es nicht nur um diese ganzen Bodenschätze und so geht, sondern dass es darum geht, die Menschheit zu ernähren. Ich wünschte mir zum Beispiel, dass alle Leute satt zu essen haben, dass nicht mehr irgendwo Hunger auf der Welt ist. Die Kriege kommen ja noch oben drauf. Das reicht ja schon so. Ne? Das würde ich mir wünschen, dass überhaupt kein Militär mehr irgendwie, dass alles gelöst wird, dass die Politiker mehr tun würden für die Menschheit eben. Das ist meine Message. Ja, und zwar würde ich abschließend nochmal sagen, dass die Zeit, trotz DDR, trotz allem, dass die Seefahrt, das war die schönste Zeit in meinem Leben. Und ich bin auch dankbar, dass ich das erleben durfte und meiner Frau dankbar, dass die durch Höhen und Tiefen mit mir gegangen ist, mich immer begleitet hat und zu mir gehalten hat. Deswegen wünsche ich mir und meiner Familie alles Gute und natürlich auch der gesamten Menschheit. Kommt Danke. Den Kindern deiner Kinder dann. Ja, sozusagen, die nächsten Generationen natürlich, dass die das erleben werden, dass die das vielleicht auch hören werden und sagen, ah, das war in Ordnung, was er gesagt hat.